durch die Wahl von Trump, aber auch davor durch die Debatte über den Brexit, durch den verstärkten Nationalismus in verschiedenen Ländern ausgelöst worden ist, ist natürlich auch wirklich gefährlich. Und deswegen sind wir natürlich nicht uneingeschränkt froh über diese Aufmerksamkeit. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Trump zwar Wahlkampf gemacht hat mit einem Slogan USA zuerst, der natürlich sehr bedenklich ist, der aber friedenspolitisch bedeutet hätte, dass die USA sich weniger international mit Militär betätigt, also weniger an Kriegen und Besatzungen oder Bombardierungen teilnimmt. Davon ist jetzt heute nicht mehr die Rede. Das ist so, dass ganz im Gegenteil die Trump-Administration in ganz vielen Schlachtfeldern dieser Welt noch stärker als zuvor präsent ist. In Bezug auf die NATO hatte Trump ja gesagt, die NATO ist obsolet im Wahlkampf. In der Zwischenzeit erklärt er, dass es eine starke Unterstützung der USA für die NATO gibt, dass es ein starkes Engagement gibt und in ähnlichen Formulierungen immer wieder ist das Gleiche. Es wird von ihm und seiner Administration das Signal ausgesendet, dass die NATO wesentlicher Teil der US-Außenpolitik ist. Aber allein dieser grundsätzliche Schwenk von die NATO ist obsolet zu die NATO ist ein wichtiges Instrument der Außenpolitik und muss gestärkt werden, hat Interesse in der Öffentlichkeit hervorgerufen und bedeutet jetzt natürlich auch die Frage, was passiert da eigentlich in Brüssel und welche Dinge werden diskutiert? Und da kann ich gleich mal vorweg sagen, das Wesentliche, was diskutiert wird, ist etwas, was alle Menschen angeht, nämlich die Frage, wie viel Geld fürs Militär ausgegeben wird und welchen Stellenwert militärische Außenpolitik in der Zukunft haben wird. Diskutiert wird dieses 2%-Ziel, also 2% des Bruttoinlandsprodukts, das für die Militärs ausgegeben werden soll. Es gibt nur 5 NATO-Länder, die das bisher tun. Zu denen gehört Deutschland zum Glück nicht, obwohl aus meiner Sicht Deutschland viel zu viel fürs Militär ausgibt. Das sind momentan 37 Milliarden Euro. Damit werden etwa 10 Auslandseinsätze und alles Mögliche darüber hinaus finanziert. Aber das reicht nicht, weil das von dem, was die starke Wirtschaftsmacht Deutschland an Werten produziert, nur 1,2% sind. Würde Deutschland tatsächlich 2% ausgeben, und es sieht vieles danach aus, dass ein politischer Wille da ist, das umzusetzen, dann würde es momentan bedeuten, dass wir fast eine Verdoppelung des Militäretats auf etwa 70 Milliarden sehen. Ursula von der Leyen sagt ja, sie findet das absolut nachvollziehbar, wenn Trump sagt, im Rahmen der NATO sollten sich alle an diese 2%-Regel halten. Selbst Angela Merkel hat erklärt, dass sie dieses Ziel mittelfristig unterstützt und mit mittelfristig ist das Jahr 2024 gemeint. Das ist nicht mehr so weit weg, wie das vielleicht klingen mag. Und das Interessante ist, wenn sich die Wirtschaftsleistung Deutschlands weiter vergrößert, so wie es sich momentan andeutet, könnte das sogar eine Größenordnung von 80 Milliarden Euro für das Militär bedeuten. Und damit wäre Deutschland nicht nur in der EU, sondern auch insgesamt in Europa die Militärmacht, die am meisten Geld ausgibt für Kriegsgerät. Übrigens noch mehr als Russland, das im Moment 66 Milliarden US-Dollar ausgibt fürs Militär. Und ich muss sagen, mir macht so ein starkes und hochgerüstetes Deutschland in der Mitte Europas ziemlich große Angst, ziemlich große Sorgen. Deswegen werden wir als Friedensbewegung eben sagen, dass wir dieses 2%-Ziel für grundlegend falsch halten, sondern ganz im Gegenteil, dass wir für Abrüstung und nicht für Aufrüstung dort demonstrieren werden, wenn sich die NATO, Trump und wahrscheinlich noch viele andere Staats- und Regierungschefs in Brüssel treffen werden. Genau, wann ist eigentlich genau dieser Gipfel und wie lange ist er? 2 Tage im Mai, Ende Mai, am 24. und am 25. Mai wird sich die, ich sage jetzt einfach mal, NATO-Kriegselite in Brüssel treffen. Interessanterweise ist es so, dass sie von Brüssel dann am 26. gleich weiterziehen nach Sizilien. Da treffen sich dann die G7-Staaten in Taormina, um quasi das ökonomische Gegengewicht oder die ökonomische Fortsetzung der NATO-Politik zu besprechen. Also diese Konstellation, dass ein NATO-Gipfel zusammen mit einem G7 oder früher waren es ja auch mal G8-Gipfel so eng verwoben sind, hatten wir ja auch noch nie, was für mich schon ein klarer Anspruch auf Dominanz ist, militärische Dominanz, ökonomische Dominanz, die dann eine machtpolitische Dominanz werden soll. Und deswegen bin ich sehr froh, dass sich allein schon aus Belgien tatsächlich Zehntausende von Menschen angekündigt haben, die demonstrieren wollen, um zu zeigen, dass sie diese Form der Politik für grundlegend falsch halten. Dann ist also davon auszugehen, dass dann nicht nur irgendwelche Militärs hinkommen werden nach Brüssel, sondern schon, dass sich das mindestens auf Ministerebene, wenn nicht sogar auf Staatspräsidentenebene abspielen wird. Genau, die NATO-Gipfel sind tatsächlich Treffen der Staats- und Regierungschefs. Also aus Deutschland wird Merkel da sein. Wer aus Frankreich da sein wird, nun gut, es wird noch Hollande sein, aber wahrscheinlich gleich im Gefolge mit dem dann frisch gewählten Präsidenten in Frankreich. Also es ist tatsächlich die oberste Riege der NATO-Regierungs- oder Staatsvertreter, die da anwesend sein werden. Das heißt, es ist politisch sehr hoch gerankt. Die NATO-Außen- und Verteidigungsminister haben sich bereits Anfang des Jahres in Brüssel getroffen, um das quasi inhaltlich vorzubereiten. Deswegen hat man schon eine grobe Ahnung, was da inhaltlich besprochen wird. Also es wird unter anderem neben dieser 2%-Regel, also mehr Geld fürs Militär, wird diskutiert werden, das Verhältnis zu Russland. Man wird Montenegro als weiteres NATO-Mitglied aufnehmen. Die Lage in Syrien spielt natürlich eine Rolle. Die Frage, welche Bedeutung Atomwaffen für die NATO haben, spielt eine Rolle. Und da geht es nicht um Abrüstung, sondern um Aufrüstung. Und natürlich die Zuspitzung der Konfrontation mit Nordkorea. All das sind Fragen, die auf der Tagesordnung stehen. Die endgültige Tagesordnung ist noch nicht öffentlich, aber man kann aus den Verlautbarungen so ganz grob die Punkte rauslesen, die ich gerade gesagt habe. Einmal geht es um diese 2%. Dass also noch mehr Geld für Militär verschwendet wird, dann also um eine weitere Osterweiterung ist doch im Endeffekt, wenn Montenegro aufgenommen wird. Welche weiteren Kandidatinnen, also gibt es da sonst noch? Das war ja auch immer so ein extremes Konfliktpotenzial mit Russland, aber auch mit anderen Staaten, die sich dann bedroht fühlten. Gibt es da noch weitere Erweiterungen? Es wird eine ganze Menge diskutiert, aber es ist klar, dass die Dauerkandidaten sind Ukraine und Georgien. Würden beide aufgenommen werden oder auch nur einer von beiden Staaten, dann wäre das faktisch eine Kriegserklärung an Russland und eine massive Eskalation, was ja nur ein Blick in die Nachrichten der letzten Jahre zeigen würde, welche Brisanz das Ganze hätte. Deswegen glaube ich, dass es zwar diskutiert wird, aber nicht beschlossen wird. Aber insgesamt ist es natürlich klar, dass die Konfrontation mit Russland wahrscheinlich nicht verringert wird, sondern durch diese NATO-Stationierung an der Grenze Russlands im Baltikum zum Beispiel deutlich nochmal verschärft werden wird. Ich halte das für absolute Harakiri-Politik und bin der Meinung, ginge es hier tatsächlich um Sicherheitspolitik. Ich rede ja noch nicht mal von Friedenspolitik, um die es mir gehen würde, aber ginge es tatsächlich um Sicherheitspolitik, dann müssten Fragen der Vertrauensbildung, der beiderseitigen Abrüstungsschritte auf der Tagesordnung stehen und nicht diese weitere militärische Eskalation. Aber das steht leider nicht auf der Tagesordnung. Es geht dort, wie so häufig, immer nur um die Abrüstung der anderen, aber nicht um die eigene Abrüstung. Und ich finde es ein bisschen absurd, wenn das größte Militärbündnis und das mächtigste Militärbündnis der Welt, was mindestens 2/3 der globalen Rüstungsausgaben bestreitet, wenn dieses Militärbündnis nur die Abrüstung der anderen fordert, aber nicht an seine eigene Abrüstung denkt. Beziehungsweise noch aufrüsten möchte. Ne? Ja, genau.